Bin ich? Du bist in dir? In mir? Aber wer bist du? Ich bin der alte Mann. Was tust du, alter Mann? Ich fülle deine Zeit. So viel Zeit hast du, und doch kannst du nicht damit umgehen. Ich schenke dir einen Stundenplan. Ich lehre dich, dass gefüllte Zeit dasselbe ist wie erfülltes Leben. Ich locke dich zum Genuss. Ich bitte dir eine Lösung für ein einfaches Leben, ein wenig Sinn. Ich zeige dir Werte, die du umklammerst und nicht mehr loslassen willst. Ich frage nicht, ich antworte eindeutig und verständlich. Ich lenke dich von deinem Selbst ab. Aber warum tust du das, alter Mann?